Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Kennt ihr das auch, dass euch Themen beschäftigen, wo ihr vielleicht gar nicht gerade mit was zu tun habt oder so oder auch nicht in der Situation seid, aber die euch nicht in Ruhe lassen, weil ihr euch fragt, warum muss das so laufen, wie es gerade läuft? Warum geht es nicht auch anders? Also bei mir ist es gerade so, dass ich mich mit dem Thema Trennung extrem beschäftige. Auch vor allem die Frage, warum laufen Trennungen so scheiße, wie sie laufen? Ne? Warum kann man nicht bei einer Trennung im Freundschaftlichen auseinandergehen? Und was läuft da schief, dass man sich da nach all den Jahren schlecht macht, ankeift oder gegeneinander aussticht, um der Bessere zu sein? Ja, diese Themen beschäftigen mich gerade. Zum einen, man sieht es ja auch im Fernsehen oder auf sozialen Netzwerken, wenn da irgendwelche Leute sich trennen, der Rosenkrieg, dann den sie da veranstalten. Man hat es natürlich auch mal dann noch, dass es im Freundschaftlichen auseinandergeht, wobei das ja eher selten ist. Davon hört man wirklich wenig, dass Paare im Guten auseinandergehen. Wahrscheinlich hat es jeder auch schon mal im Familien- oder Freundeskreis gehabt, dass sich getrennt wurde, dass man sich getrennt hat. Und ja, von daher, ja, ich weiß auch nicht, dieses Thema ist bei mir gerade total präsent und beschäftigt mich, weil ich mich echt frage, warum man sich nach der Zeit, die man zusammen war und in der man sich ja geliebt hat, warum man sich auf einmal dann so angiftet oder sich beschimpft oder den anderen runtermacht, schlecht dastehen lässt und ja, warum auf einmal alles scheiße ist. Also, ja, ich verstehe es nicht, weil ich sag mal, man war ja so viele Jahre, weiß ich, auch wenn es nur ein Jahr war, 5 Jahre oder keine Ahnung, wie viele Jahre, man war ja mit jemandem zusammen, man hat diese Person geliebt, man hat sich was aufgebaut, man ist vielleicht auch durch dick und dünn gegangen, hat Krankheiten überstanden, die einem vielleicht auch nicht so leicht waren oder alles, ne? Und ja, dann trotzdem bei einer Trennung ist es dann so, dass man sich da einfach dann schlecht behandelt und ja, das dann, ich verstehe es nicht. Man hat sich doch in der ganzen Zeit, in der man miteinander zusammen war, hat man dann auch einen respektvollen Umgang gehabt. Warum geht sowas nicht auch bei einer Trennung? Ich meine, ist klar, dass bei einer Trennung die Emotionen hochschwappen, ne? Wut, Enttäuschung, das kommt ja auf einmal alles zusammen. Und ist klar, dass das dann manchmal zu viel wird oder explodiert. Und ja, jeder geht auch anders mit den Emotionen um, ne? Wo der eine dann eben in sich geht und sie nicht überkochen lässt, weil wir wissen alle, wenn wir enttäuscht sind oder wütend sind, sagen wir vielleicht Dinge, die wir mal bereuen könnten oder so. Und warum kann man dann nicht, ja, das ist ja, ich verstehe es nicht, warum dann immer einer der Arsch sein muss. Warum können nicht beide die Guten sein, ne? Oder im Freundschaftlichen auseinandergehen? Warum kriegen wir sowas nicht gebacken, dass man da dann sagt, okay, jetzt ist es so, da müssen wir jetzt durch. Und auch wenn es den einen dann vielleicht mehr belastet wie den anderen. Ich meine, der sich trennt, der hat ja wahrscheinlich schon länger Zeit gehabt, darüber nachzudenken, warum er sich trennt und was der Grund ist, dass es eben ein Beziehungsaus dann gibt, wo es dann für den, der dann auf einmal vor veränderten Tatsachen steht, bestimmt schon schlimm ist und auch schwer zu greifen ist. Wieso, warum, weshalb? Und klar hat man dann Fragen und will auch wissen, aber warum kann man denn dann nicht darüber reden, was das Problem war in der Beziehung? Warum es jetzt vorbei ist? Warum muss man sich bekriegen? Und dann auch noch öffentlich oder weiß ich, dann den Partner, die Partnerin bei allen anderen schlecht machen im Freundeskreis oder bei der Familie, sodass sie dann alle auch gegen die Person sind. Ja, ich verstehe es nicht. Weil, weiß nicht, man hatte doch in einer Beziehung auch einen respektvollen Umgang miteinander, oder? Und wir wissen alle, eine Beziehung ist nicht leicht. Eine Beziehung bedeutet viel Arbeit, miteinander, viel Reden, Kompromissbereitschaft, ein Nehmen und ein Geben und ja, warum geht es nicht auch bei einer Trennung, dass man da dann redet oder respektvollen Umgang zeigt? Ich meine, man hat ja auch aus Liebe vielleicht Kinder in die Welt gesetzt, ne? Oder hat sich, auch ohne Kinder, hat man sich vielleicht ein Haustier gekauft oder hat sich ein Haus gebaut, ist um die Welt gereist, hat viel zusammen erlebt und alles. Man hat doch den Partner geliebt. Warum muss es dann bei einer Trennung so scheiße sein? Und gerade wenn Kinder mit im Spiel sind, finde ich es ja auch immer so schlimm, oder wenn dann die Eltern die Kinder gegeneinander aufhetzen. Wenn dann das eine Elternteil das andere Elternteil bei den Kindern schlecht macht oder wenn dann ein Konkurrenzkampf entsteht und jeder da um die Kinder sich bemüht und macht und ey Leute, es tut den Kindern auch nicht gut. Sind wir mal ehrlich. Was hilft es denn den Kindern, wenn ich sie mir kaufe oder besteche oder ihnen alles erlaube, nur damit sie einen genauso lieben wie den, von dem man sich gerade getrennt hat, von der Person? Gerade für Kinder, die noch so klein sind, ist es enorm schwer, da eine Balance zu finden oder zu verstehen. Ich meine, man glaubt ja meistens immer den Eltern, wenn sie sagen, ach, hier, du bei mir kannst du alles haben, kannst alles machen oder hier, ich kaufe dir das und das. Für die Kinder ist das total schlimm und auch für später ist es nicht gut, weil sie lernen dann gar nicht richtig damit umzugehen. Sie werden dann in irgendwas reingeschmissen, müssen das so hinnehmen und können ihre eigenen Gefühle überhaupt nicht äußern. Oder trauen sich da noch nicht zu äußern, gerade wenn dann irgendwie Enttäuschungen mit im Spiel sind, dass die Eltern dann irgendwelche Enttäuschungen, die das Kind dann vom Kind her sind, weil das Kind trotzdem gerne zu dem anderen Elternteil möchte und das auch genauso lieb hat. Das ist fürs Kind total schlimm. Und ich sage mal, es ist ja für die Eltern, ist es ja schon schlimm, wenn die sich trennen. Weil die müssen ja dann auch sich neu sortieren. Also, und dann muss man sich als Elternteil auch mal in die Kinder hineinversetzen und sich fragen, wie fühlt sich dieses Kind gerade oder wie fühlen sich unsere Kinder gerade? Wenn sie jetzt da so hin und her zerrissen werden, weil man eben Angst hat, die Kinder an das andere Elternteil zu verlieren. Das ist totaler Humbug. Weil wenn man die Kinder liebt und im Freundschaftlichen, man kann sich doch gemeinsam um die Kinder kümmern. Man muss sich doch nicht bei den Kindern als besseres Elternteil dastehen und sich die Kinder kaufen. Finde ich voll scheiße. Und die Kleinen sind nun mal noch nicht so weit, dass sie es verstehen. Ab einem gewissen Alter kann man ja auch ordentlich mit den Kindern reden. Dann sagt man den Kindern eben, dass man sich nicht mehr liebt und dass man sich deswegen eben trennt. Und wenn die Kinder größer sind, haben sie es eben schon besser. Die können damit besser umgehen. Und selbst da ist es ja manchmal so, dass auch da die Eltern versuchen, einen Keil zwischenzutreiben, den anderen schlecht machen bei den Kindern und sich auch versuchen, die Kinder zu kaufen oder gut dazustehen. Und aber da kann man eben hoffen, dass die Kinder eben dann den Mut haben, dazu zu stehen, zu sagen, ich liebe beide Elternteile. Und klar, es ist scheiße, dass ihr euch trennt. Finde ich totale Kacke, aber es muss ja dann eben nicht mehr funktioniert haben. Die Liebe ist weg. Manchmal ist es so, dass man nach Jahren sich dann eben nicht mehr liebt, dass man sich einen neuen Partner sucht. Vielleicht wird man auch betrogen. Das ist ja alles, ja, das ist so. In der heutigen Zeit kriegt man noch viel im Film und Fernsehen vorgelebt, dass die Paare sich da alle gegenseitig betrügen. Da schläft ja fast in der Serie jeder mit jedem. Ist halt so. Kriegen wir falsch vorgelebt. Aber bei den Kindern kann man es dann eben besser machen. Die muss man nicht gegeneinander ausspielen, weil auch für die ist es schwer, damit umzugehen. Und auch die wollen sich bei beiden geborgen fühlen und nicht ein schlechtes Gewissen haben, weil man gerade bei dem sein möchte und nicht bei dem Elternteil. Also, ich verstehe nicht, warum man dann immer einen von den Elternteilen oder die Paare sich gegenseitig so schlecht machen müssen. Ich verstehe es nicht. Es geht mir auch nicht in meinen Kopf rein, wie man dann nach all den Jahren auf einmal dann denkt, ach, das ist alles scheiße, der Typ ist scheiße, die Frau ist scheiße, keine Ahnung, die Beziehung ist scheiße und die Macken sind total bescheuert. Verstehe gar nicht, warum ich so lange mit demjenigen zusammen war. Ja, ich verstehe es nicht. Warum man dann nicht einfach sagt, okay, jetzt ist eine Trennung im Raum. Wegen meiner zieht sich dann jeder zurück. Einfach mal, um das alles sacken zu lassen, bevor man irgendetwas sagt, was man bereut oder die Wut, die Emotionen sich hochstauchen und den Partner oder die Partnerin verletzen. Weiß nicht. Also ich würde es, weiß nicht, wie es in meiner Situation wäre. Ich bin nicht in der Situation, aber ich würde mir wünschen, dass man, wenn es mal soweit wäre oder man in der Situation ist, dass man dann respektvoll miteinander umgeht. Weil es geht ja auch. Ne? Man hört es ja auch im Umkreis, dass es auch funktioniert, dass man sich auch im Guten trennen kann und dass dann auch eine Patchwork-Familie möglich ist, dass man sich an Geburtstagen, zu Weihnachten, weiß ich, Silvester oder irgendwelche Einschulungen, irgendwelche anderen Sachen, Jugendweihe, ne, dass man sich dann als Familie trifft und dass man einen respektvollen Umgang miteinander hat. Aber weil bei manchen braucht es vielleicht ein bisschen länger, da muss dann halt 1-2 Jahre vergehen, ehe es vielleicht klappt, dass man miteinander wieder normal umgeht. Andere brauchen eben nicht so lange, da funktioniert es gleich, weil man da nicht sich bekriegt oder so. Ja, das ist so das, was mich gerade beschäftigt, weil ich nicht verstehe, wie man sich nach all den Jahren, auch wenn es nur ein Jahr ist, man hat sich ja trotzdem was aufgebaut, hat gemeinsam was durchgestanden oder es ist, weiß nicht, man liebt sich doch. Warum muss man sich bekriegen bei einer Trennung? Warum kann man dann nicht einfach freundschaftlich miteinander, also wenn die Emotionen ein bisschen runtergefahren sind, die Wut und Enttäuschung, wenn man verstanden hat, dass das jetzt vorbei ist nach weiß ich wie vielen Jahren und vielleicht kann man sich da noch hinsetzen und einfach mal reden, warum ist die Beziehung gescheitert? Warum ist es jetzt so gekommen, wie es gekommen ist? Ne? Warum liebt man sich vielleicht nicht mehr? Warum hat man sich auseinandergelebt? Oder warum ist man der Meinung, dass man ohne den Partner oder die Partnerin jetzt besser dran ist? Und wie kann ich es gut lösen, dass die Kinder nicht dazwischen stehen und ein schlechtes Gefühl haben müssen, wenn sie bei dem einen Elternteil sind und sich da auch wohlfühlen? Warum muss man Kinder da immer auch zur Entscheidung zwingen? Oder sie dann so lenken und leiten, dass einer immer der Arsch ist? Ich verstehe es nicht und ich finde es scheiße. Ich meine, vielleicht kann man da auch mal gucken, sich als Elternteil, als Paar, sich auch in sich selber mal hineinversetzen und überlegen, wie würde ich mich jetzt fühlen, wenn das, was ich meinem Partner oder meiner Partnerin gerade an den Kopf geknallt habe, vor lauter Emotionen, wie würde ich mich fühlen, wenn es jetzt andersrum wäre, wenn ich dieses ganze Böse abkriege? Ich würde mich doch dabei nicht gut fühlen, oder? Würdet ihr euch gut fühlen, wenn ihr beschimpft werdet? Nee, keiner fühlt sich gut, wenn man beschimpft wird oder schlecht gemacht wird. Da würde sich keiner gut fühlen. Und es würde, glaube ich, auch keiner schön finden. Weil es ist nun mal scheiße, wenn man beschimpft wird. Oder, keine Ahnung, auf einmal schlecht gemacht wird, obwohl man so viel für den anderen getan hat. Ne, man ist ja immer da gewesen für den Partner oder die Partnerin. Also das verstehe ich nicht. Da, ja, weiß ich auch nicht, was da in einem so vorgeht, dass man da so überreagiert, ob man da einfach dann wirklich von den Emotionen geleitet wird, die einen dann so zum Austicken bringen. Oder vielleicht ist es ja wirklich gut, wenn man dann auch kurzzeitig auf Abstand geht, weil eine Woche das alles sacken lässt, drüber nachdenkt, dass jeder für sich ist und sich dann nochmal hinsetzt und sagt, so pass auf, das und das ist schiefgelaufen, deswegen trenne ich mich oder ja, deswegen funktioniert es nicht mehr zwischen uns. Ich meine, es gibt ja auch Paare, die raufen sich dann wieder zusammen. Da hilft dann eine Paartherapie, darüber könnte man ja auch mal nachdenken, ne? Bevor man sich bekriegt und alles wegschmeißt, was man sich zusammen aufgebaut hat. Ja. Ist halt. Trennungen sind immer scheiße. Und wir haben ja nicht nur die Trennung vom Partner, die man durchmacht. Man hat ja auch, jeder von uns hat ja schon mal eine Trennung durchgemacht. Sei es beruflich, freundschaftlich, Mutter-Kind-Trennung. Das ist ja, da zählt ja so viel mit rein und weiß nicht. Weiß nicht, warum das dann so böse sein muss, dass man sich so bekriegt. Wo es ja auch freundschaftlicher geht, netter geht. Wenn nicht gleich, aber man kann ja dann wie Erwachsene respektvoll miteinander umgehen. Ja, finde ich wichtig. Und kann ich mir eigentlich nur für jeden von euch hoffen, dass wenn ihr in so einer Situation seid, denkt darüber nach, wie würde ich mich fühlen, wenn ich nur beschimpft werde oder nur der Arsch bin, ne? Versucht euch mal in den anderen hineinzuversetzen. Auch die Kinder mal in die Elternteile, wie die sich fühlen, wenn die sich trennen. Gerade die Größeren, die können ja damit schon besser umgehen. Ne? Die können ja mal einfach mal zurückdenken. Die Elternteile waren beide für einen da. Und sie werden auch immer für einen da sein, halt nur jeder jetzt für sich, nicht mehr zusammen als Paar. Und auch das ist schwer, aber auch da findet sich ein Weg, dass es funktioniert und dass man trotzdem beide Teile, Elternteile gleich lieb haben kann und hat. Und auch mit beiden gemeinsam was machen kann. Ne? Braucht Zeit, aber ist bestimmt alles möglich. Und ich weiß, dass es möglich ist, weil ich kenne Menschen, die haben sich getrennt und sie haben sich auch nicht bekriegt oder schlecht gemacht oder keine Ahnung was. Die sind haben trotzdem noch einen respektvollen Umgang gehabt, haben nett übereinander gesprochen, aber es hat halt einfach nicht geklappt. Und auch da hat die Lösung mit den Kindern super funktioniert. Oder weiß ich, mit dem Haus, mit Sachen, die man sich gemeinsam gekauft hat. Das hat funktioniert. Und es wäre doch schön, wenn es immer so positiv funktioniert. Immerhin hat man ja mit dem Partner viele Jahre miteinander verbracht. Oder auch nur ein Jahr. Und trotzdem, man hat sich intensiv geliebt. Man hatte doch eine schöne Zeit. Wo sind denn die schönen Zeiten hin bei einer Trennung? Warum hat man die vergessen? Warum erinnert sich keiner daran bei einer Trennung, was es für schöne Zeiten gab, die man miteinander verbracht hat? Wie viel man miteinander gemacht hat? Wie viel man sich geliebt hat, ne? Oder was man für den anderen gegeben hat, dieses Nehmen und Geben. Warum erinnert sich keiner daran? Warum ist das alles bei einer Trennung vergessen? Die ganzen schönen Zeiten. Kann doch nicht alles scheiße gewesen sein. Da muss doch auch was Schönes gewesen sein. Oder? Also, ja. Ich verstehe es nicht, warum man sich bekriegen muss. Und schon gar nicht, wenn Kinder mit im Spiel sind. Da verstehe ich sowieso nicht. Aber gut. Wir Menschen sind ja nun mal unterschiedlich und jeder geht anders mit Situationen um. Man kann nur hoffen, dass man vielleicht nochmal drüber nachdenkt bei einer Trennung und dann versucht es durch Reden oder respektvollen Umgang einfach dann zu überstehen. Ich denke, da ist allen beigeholfen, wenn man sich nicht bekriegt, sondern respektvoll miteinander umgeht. Und wer weiß, man sieht sich ja immer mal öfters und ja. Ich würde es schön finden, wenn weniger Bekriegen ist und mehr Liebe. Das wäre toll. Ja. Das war's für heute. Über ein Thema, was mich, wie gesagt, seit Tagen schon beschäftigt. Und ich hoffe, ihr macht's besser. Denkt immer daran, respektvoller Umgang. Ihr habt diese Person mal geliebt, von der ihr euch trennt. Auch wenn es dann vielleicht nicht mehr so ist. Aber man kann trotzdem nett auseinandergehen. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss. Danke fürs Zuhören.